verlieren wir sehen schon die Wände. Der Schlangenbrut gilt unser Wut, ihr Lügenschiff wird kentern. Sie indizieren, dann senden wir von einem Piratensender. Reich die Hungersnot, sie erdet. Revolution erstürzt ihr Thron, mit ihm die weiße Fürsten, die uns beraubt und ausgesaugt hat.